Kapitel 3. Rainer saß auf der Bank und ließ seinen Körper von der Sonne trocknen. Neben ihm saß eine Frau, die er nicht kannte und in die er gerade eben seine gesamte Ladung Sperma gespritzt hatte. Er sah zu der Frau, die ebenfalls nackt dasaß, ihre Brüste gerade mit der Hand abwischte. Diese Bewegung spürte er selbst bis in seinen Unterleib. Er bemerkte, dass sie ihn beobachtete und wurde sofort rot. Er fühlte sich ertappt. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er sah sie nicht direkt an, sondern immer nur aus dem Auslenkwinkel. Den, wen er sie genau ansah, bemerkte er immer ein Ziehen in den Lenden, sie lächelte. Du bist ganz schön schüchtern. Und das nach dem, was du gerade gemacht hast. Er sah sie an und wandte den Blick sofort wieder ab, als er merkte, dass sein Blick über sie glitt. Sag bloß, ich gefalle dir nicht. Er schüttelte den Kopf. Mit erstickter Stimme meinte er, das ist es nicht, aber wen ich dich zu lang anschaue? Er konnte den Satz nicht beenden. Was hätte er sagen sollen? Wen ich dich anschaue, wird mein Schwanz hart? Irgendwie war ihm das zu derb. Sand essen, sagte er. Ich bin das nicht gewohnt. Neben einer nackten Frau, meinst du? Er nickte. Puh, das wird schwerer, als ich dachte. Dabei habe ich gehofft. Nach dem ersten Mal würde es dir leichter fallen. Sie nahm seinen Kopf mit einer Hand, drehte ihn zu sich und zwang ihn, ihn zu senken, dann zu heben, damit er sie anschaute. Du darfst mich ruhig anschauen. Nach deinem geilen Übergriff, der mir übrigens sehr gefallen hat, musst du das sogar. Sie ließ ihn los und er schaute sie schüchtern an. Sie drehte ihre Brust zu ihm. Und anfassen. Darfst du mich natürlich auch. Er sah sie und hob langsam die Hand. Er legte sie an ihre Brust. Etwas ungeduldig nahm sie sie und schob sie sich zwischen die Beine. Willst du mich nicht lieber hier anfassen? Er stöhnte überrascht auf, als er spürte, wie nass und geil sie war. Was sie ihm gleich tat, als er seine Finger bewegte und sie in sie schob. Sie lächelte ihn an. Scheint, als würde es dir gefallen. Sie schaute auf seinen Schwanz, der schon ganz hart war. Zumindest scheint dein kleiner Freund gefallen an meiner Muschi Er sah ihn an und er lächelte unsicher. Dann legte sie die Lippen an sein Ohr und flüsterte. Willst du mich ficken? Er nickte. Sie nahm seine andere Hand, legte sie auf ihre Brust und ihr auf seinen Schwanz. Dann küsste sie ihn und bewegte ihn ein wenig. Er stöhnte, als sie ihn zurückzog. Als sie ihn bewegte, verspürte er den unbändigen Drang, sie wieder hochzuheben und auf sich zu setzen. Als er Anstalten machte, ihre Brust loszulassen, umfasste sie sein Glied fester. Lass meine Brust nicht los. Wir haben mehr als genug Zeit. Genieß es lieber. Er bewegte seine Hand und sie ließ einen Seufzer hören. Sie bewegte ihn auf und ab und ihre Hand, die so weich war, ließ ihn pulsieren. Noch nicht kommen. Erst wen? Ich es dir erlaube. Sagte sie dicht an seinem Ohr. Wie zur Hölle sollte er es anstellen, nicht zu kommen? Sie bewegte ihn gnadenlos weiter und er wurde langsam unruhig. Er spürte, dass sich sein Höhepunkt unaufhaltsam näherte. Das Verlangen, wieder in sie einzudringen und seinen Samen tief in ihre Möse zu pumpen, wurde fast unerträglich. Etwas zu spät fiel ihm ein, dass er aber ja was machen konnte. Er schob zwei Finger tief in ihre zuckende Muschi und spürte, wie sie zitterte und sich auf ihn freute. Sein Glied pulsierte stärker in ihrem festen Greif. Sie war erfahren und wusste genau, wie sie ihn melken musste, damit er hart und heftig kommen würde. Er konnte nichtiger, aber sie hörte auf, ihn zu bewegen und er spürte pure Verzweiflung. Sein Glied pulsierte und wehollte seinen Samen entladen. Aber sie hatte zu früh aufgehört zu bewegen. Egal, wie sehr er es versuchte und wollte, ohne ihre Bewegung konnte er nicht machen. Er stöhnte frustriert auf, ließ aber nicht locker und massierte ihre Scheide weiter mit den Fingern. Sie stöhnte und es machte ihn geil zu spüren, dass sie geil wurde. Hör auf, ihn so pulsieren zu lassen. Ich will nicht, dass du jetzt abspritzt. Ihr vielleicht, aber war ihr egal, was er wollte? Sie stöhnte und er spürte, wie sich ihre Muschi zusammenzog, als sie ihren Orgasmus hatte. Als sie sich sicher war, dass er nicht kommen würde, fing sie wieder an, ihn zu bewegen. Er machte weiter und sie stöhnte bei jeder Bewegung seiner Finger in ihr. Er spürte wieder, wie er auf einen Orgasmus zukam. Er pulsierte und ihr Greif wurde etwas lockerer. Hatte sie etwa vor, ihm auch diesen zu versagen? Er spürte, wie er sich näherte, aber anstatt schneller wurde ihre Bewegung langsamer. Noch nicht. verbammt. Wie soll ich... Entschuldigung. Verbammt. Wie soll... Konzentration. Oh, Kreislauf. Halt, stopp. Okay. Oh, fuck. Verdammt. Oh, ich pack's nicht, das ist traurig. Oh. Kommt ihr es noch hin? Oh, ja, Sekunde. Jetzt kommt alles raus. Oh, verbammt nochmal, ja, genau. Reißt euch zusammen. Alles klar. Verbammt. Verbammt. Wie sollte ihn immer noch nicht kommen lassen? Dabei hatte er das Gefühl, sein Schwanz würde in ihrer Hand gleich explodieren. Als er stöhnte, hielt sie sofort inne. Er hätte heulen können. Bitte, lass mich kommen, stöhnte er. Er spürte, wie ihre Scheide wieder erzitterte. Sie stöhnte, als sie kam. Nicht so stürmisch, sagte er. Ich glaube, sie, aber sagte er, als er heftig pulsierte und alles versuchte, um zu kommen. Es fühlte sich an, als sei sein Orgasmus Wasser in einem Schlauch, das mit ein wenig Druck an einer Stelle nach oben gehalten wurde, und nur ein wenig mehr Druck wäre nötig, damit es aus dem Schlauch schießen konnte. Aber der Druck kam nicht, und es kostete ihn enorme Anstrengung, den Druck überhaupt zu halten. Ihr Griff wurde stärker. Sie bewegte ihn etwas vor, dann auf einmal zog sie ihn so weit zurück, dass die Eichel ganz zum Vorschein kam. Er spürte, wie er zum Höhepunkt kam. Als sie ihn so weit zurückgezogen hatte, spritzte er alles mit voller Wucht und purer Erleichterung auf ihre Brust. Er sah, wie sein Sperma aus seinem Schwanz spritzte und die zweite Ladung auf den Boden spritzte, fast einen Meter entfernt, kurz vor dem Pool. Ein weiterer Stoß und ein weiterer Erguss, er ihr Bein und Muschi traf. Er stöhnte erleichtert und spürte, wie sie ebenfalls schwer atmend und erleichtert sich ein letztes Mal um seine Finger fest schloss. Danach lockerte sie ihren Griff etwas und ein paar wenige Tropfen liefen ihr beim letzten sanften Zurückziehen noch über die Finger. Er spürte, wie sein Glied in ihrem lockeren Griff zitterte und langsam abschwellen. Er hatte schon oft heftige abspritzt, aber es war doch was anderes mit einer Frau, die sich nun licht die Finger leckte. Er spürte, wie sein Glied beim Abschwellen innehielt, als er das sah. Sie lächelte ihn an und während sie mit der Hand über ihre Brüste und Beine streichelte und dabei sein Sperma auf sich verteilte. Du hast ja ganz schön Druck auf den Eiern. Er wusste nicht, was er darauf sagen sollte, also schwieg er und lächelte unsicher. Ihm war die Situation peinlich. Er hatte ihre Brüste, Beine und Muschi mit seinem geilen Saft bespritzt. Wen sie ihn nicht loslassen würde... würde er nicht ganz abschwellen, sondern hatte noch einen Moment sicher wieder hart zu werden. Sie hatte seinen Schwanz noch immer in der linken und der Anblick, dass sie seinen Schwanz der inne gehalten hatte, weil er ihren Anblick gerade so geil fand, würde nicht helfen. Aber vielleicht wusste sie das. Sie ließ ihn zögernd los und stand auf. Er sah sie an, sie war wirklich schön, obwohl sie zu einer älteren Generation als er gehörte, schien sie jung geblieben. Andererseits fand er reife Frauen schon immer enorm anziehend. Er sah ihr in die Augen, als sie sich umdrehte. Ohne es zu merken, senkte er den Blick an ihr herab, über ihren Hals, zu ihren Brüsten, die schön groß und prall waren, mit schönen rosa Nippel. Weiter nach unten, über ihren Bauch, zu einem kleinen Streifen Schamhaar, in dem noch ein wenig seines Spermas und ihre Feuchtigkeit glänzte. Sie räusperte sich. Er sah ihr schnell wieder ins Gesicht. Sie deutete auf den Pool. Wollen wir noch etwas reingehen? Es ist so heiß, dass ich nach unserem kleinen Abenteuer etwas abkühlen gut gebrauchen könnte. Aber gefalle ich dir wen, ich schweißüberströmt auf dir sitze? Er spürte sofort, wie sein Schwanz wieder zu wachsen begann. Sie sah ihn lächelnd an. Du bist ja unersättlich, aber ich denke, Abkühlung täte euch beiden auch gut. Sie nahm seine Hand. Plötzlich wurde ihm wieder bewusst, dass er ja auch nackt war. Zögernd stand er auf und ging von ihr geführt auf den Pool zu. Ihm war nicht klar, wie er sich verhalten sollte. Er stieg über den Rand in den Pool, dann drehte er sich um und wollte ihr helfen. Es riss die Augen auf und sein Schwanz stand bereit und gerade aus dem Wasser. Er sah, dass sie sich umdreht hatte und ein Badetuch vom Boden aufhob, das wohl beim Aufstehen runtergefallen sein musste. Während sie das tat, sah er, wie sich ihre Möse vor ihm wie eine Blume öffnete. Sein Schwanz reagierte sofort. Als sie das Badetuch auf die Bank legte und sich zu ihm umdrehte, sah sie kurz überrascht aus. Dann lächelte sie. Du scheinst noch nicht am Ende zu sein, was? Er brauchte nicht an sich runterzusehen. Seine Erektion war so stark aufgerichtet, dass er spürte, wie das Wasser halb um sie herum sich bewegte. Unsicher lächelte er. Sie ließ sich von ihm in den Pool helfen und rutschte auf dem glatten Boden aus. Er versuchte, sie zu fangen, aber sie fiel auf ihn und beide tauchten ins Wasser. Als er wieder Luft bekam, griffen seine Hände nach etwas, das er für den Backenrand hielt. Sie stöhnte dicht an seinem Ohr leise auf. Du kannst es wohl gar nicht genug bekommen, was? Er stellte fest, dass er ihre Oberschenkel umfasste. Hastig ließ er sie los und lehnte sich nervös an den Backenrand. Sie kam zu ihm und drückte ihre Brüste an seinen Arm. Fass mich ruhig an, so oft du willst. Das erregt mich und ich werde schön feucht wie deinen Schwanz. Er schaute betrübt ins Wasser vor sich. Du redest nicht viel, oder? Er schüttelte den Kopf. Sie war dicht zu ihm herangerückt, ihr Körper über seinen und eine Hand auf seinem Baum, um sich abzustützen. Oder schüchter ich dich so sehr ein? Er reagiert erst nicht, dann nickt er langsam. Ihre Hand wanderte seinen Bauch hinab und sie lachte. Bin ich denn wirklich deine Erste, mit der du Sex hattest? Die erste Frau, ja. Er schwieg, sie sah ihn überrascht an. Du stehst aber doch auf Frauen, oder? Die Frage war nach der Heftigkeit seines Ergusses sowohl in ihr als auch gerade kaum nötig gewesen. Kaum nötig, aber sie wollte es hören. Er nickte. Ah, ich verstehe. Du bist also im Fluss und nicht auf einem der beiden Ufer. Er sah sie fragend an. Ich meine damit, du stehst auf Männer und auf Frauen? Ja. Wie kommt das? Er zuckte mir den Schultern. In meiner Schulzeit fanden die Mädchen mich blöd, zumindest die, die ich gut fand. Irgendwann war ich beim damaligen besten Freund zu Besuch. Er war älter als ich. Ich war da erst 14. Seine Eltern waren am Wochenende nie zu Hause und so hatten wir sturmfreie Bude. Ich habe das Wochenende bei ihm übernachtet und abends haben wir uns Horrorfilme angeschaut. Irgendwann bin ich eingeschlafen und von einem Geräusch gewacht. Ich hörte wieder das Geräusch und merkte jetzt, dass es Stöhnen war. Der Fernseher lief noch. Erst habe ich nicht ganz verstanden, was da los war. Dann bemerkte ich, dass mein Freund neben mir sich bewegte. Er saß im Schneidersitz auf dem Sofa und bewegte etwas mit der Hand. Sein Zimmer war zu klein und hatte keinen Fernseher, also haben wir im Wohnzimmer geschlafen. Das war ein großes Ecksofa und jeder von uns hatte eine Länge für sich und hatte mit den Füßen zu der Armlehne geschlafen. Er mit dem Kopf an der Lehne. Jedenfalls bemerkte ich, dass er keine Hose anhatte. Und die Bewegung, die er mit der Hand machte, sah ich jetzt auch genauer. Seine Eichel kam immer wieder zum Vorschein und verschwand wieder hinter seiner Hand. Er war am Wichste. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich erst ein paar Mal selbst Wix-Experimente gemacht hatte und dadurch nicht wirklich verstand, was er machte. Da kam ein lautes Geräusch vom Fernseher, auf den er starrte. Jetzt sah ich, dass es ein Porno war, den er anschaute und dazu wichste. Irgendwie hat mich das damals erregt. Er sah sie an. Ich erspare dir den Rest mal im Details. Jedenfalls sah er, dass ich mich bewegt hatte und kam auf mich zu. Wir wichsten uns dann gegenseitig ein und ich hatte meinen ersten Erguss überhaupt. Danach haben wir das öfter gemacht und natürlich auch anderes. Man experimentiert ja besonders in dem Alter gerne. Er erzählte noch eine Weile, wie alles so gekommen war. Caroline ließ ihn erzählen. Das Ganze ging dann ein paar Jahre so. Irgendwann hatte er aber eine Freundin gefunden und soweit ich weiß, nie wieder einen Kerl angeschaut. Naja, zumindest nicht so. Als ich auch älter wurde und niemand mehr hatte, mit dem ich sowas machte, begann ich mich auch mehr für Mädchen zu interessieren und ich hatte keine solchen Gedanken mehr. Tatsächlich hatte ich eine ganze Weile Angst vor meinem Interesse für Männersex. Mit etwa 23 hatte ich dann eine Sauna in der Nähe gesucht und wusste erst nicht, dass es ein Treffpunkt für Männer war, die sich gerne gegenseitig verwöhnten. Er grinste. Das war vielleicht ein Schock, als ich im Dampfbad war und plötzlich zwei Kerle reinkamen und anfingen, sich gegenseitig einen zu wichsen. Da lernte ich dann später einen älteren Mann kennen, der im Dampfbad auf mich zukam und mich anfasste. Er wichste mich und ich musste an die Zeit von damals denken. Er brauchte nicht lange und ich kam zum Ende. Es war wie beim ersten Mal und ich eindeckte, dass ich nicht nur Männer oder Frauen lieben musste. Danach waren wir im Bier trinken und ich habe ihm das wie dir jetzt erzählt. Seitdem haben wir uns immer wieder mal getroffen, bei ihm, bei mir oder in der Sauna. Er hatte einen schönen Garten, in dem man auch schön einen Spaß haben kann. So lernte ich später einige meiner jetzigen Freunde kennen. Sie sah ihn überrascht an. Wen du redest, bist du plötzlich ganz anders, was? Er sah sie nah. Entschuldige, ich war wohl etwas ausschweifend. Ist eine Berufskrankheit. Ja, was ist denn dein Beruf? Er zögerte. Normalerweise sagte er das nicht gerne. Schließlich waren seine Bücher wen auch nicht meistverkauft, doch sehr stabil im Umsatz. Ich schreibe Bücher und Romane. Ein Schweigen trat zwischen sie. Sie murmelte etwas, was er kaum verstand. Er hörte nur Namen und wusle ich doch. Er sah sie an. Entschuldige, meiner Tochter versuche ich beizubringen, dass so ein Gemurmel nicht gehört. Und selbst mache ich es. Wie peinlich. Du hast eine Tochter? Wie alt ist sie? Keine Sorge, sie ist schon erwachsen. Die wurde vor kurzem 18. Es entstand eine Pause, während der Rainer ein wenig mir den Füßen platschte. Bist du auch verheiratet? Sie sah ihn überrascht an. Nein, wir haben uns vor fast 5 Jahren getrennt. Aber wir sind noch Freunde und gelegentlich treffen wir uns auf Nennen, Kaffee und... Aber sie brach ab. Das war auch gut, denn das ist nicht unbedingt, was man hören will, wen man sich frisch kennengelernt hat. Es vergingen unbemerkt die Stunden, in denen sie sich einfach unterhielten. Caroline schien sich sehr für sein Leben und seinen Beruf zu interessieren. Das war aber nichts Ungewöhnliches. Sein Beruf war schließlich nicht so normal wie andere. Als es anfing zu dämmern und sie auf der Decke lagen und sich von den letzten Strahlen trocknen zu lassen, wollte Rainer wissen, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Sie sah ihn verständnislos an. Ah, mit dem Auto. Wie den Son? Er lachte. Nein, ich meine, wie bist du auf mein Grundstück gekommen? Sie verstand anscheinend nicht. Du wirst ja wohl nicht über den Zaun geklettert sein. Jetzt lachte sie. Natürlich nicht vorne. Ist doch eine kleine Tür am Tor. Da bin ich durch. Du meinst, die war nicht abgeschlossen? Nein, ist sie das normal? Ja schon, ich mag es nicht, wenn mich jemand einfach so besucht.